Deutschlandfunk. Hörspiel. Heute mit einer Ursendung. Der Schlaf der Erinnyen heißt das Hörspiel von Branko Janak, das in diesem Jahr im Rahmen unserer Kooperation mit der Schauspielhochschule Ernst Busch in Berlin entstanden ist. Branko Janak, Jahrgang 1990, studierte Schauspielregie an der Hochschule für Schauspielkunst Ernst Busch in Berlin und an der dänischen National School of Performing Arts in Kopenhagen. Im September hat er am Theater Chemnitz die Komödie »Der Frieden« von Aristophanes in der Bearbeitung von Peter Hacks inszeniert. Auch in seinem ersten Hörspiel beschäftigt sich Branko Janak mit einem bekannten mythischen Stoff. Er konfrontiert die Geschichte des Muttermörders Orest, der von den Rachegöttinnen gejagt wird, mit modernen Perspektiven auf den Mythos. Um seinen Vater Agamemnon zu rächen, hat Orest Klytämnestra, seine Mutter, getötet. Die Erinnyen verfolgen ihn nun, Rachegöttinnen, die alten Mutterrechte verteidigen. Doch Athene höchst selbst befreit und rehabilitiert Orest. Die Rachegöttinnen werden zum Schweigen verurteilt und unter die Erde verbannt. Die Orestie des Aeschylus, die diesen mythischen Stoff erzählt, wird oft interpretiert als Geburtsstunde der Demokratie. Wie sehen wir die Geschichte heute? Wachen die Erinnyen wieder auf? Der Schlaf der Erinnyen. Hörspiel von Branko Janak. In der Nacht vom 19. zum 20. Juni 2018 hatte die alleinstehende 37-jährige medizinisch-technische Assistentin Melanie K. aus Pegnitz-Oberfranken während ihres All-Inclusive-Urlaubs in Nafplio auf dem Peloponnes einen verstörenden Traum. Erwähnt sei noch, dass sie am Tag zuvor mit einer Bus-Tagesausflugstour die Ausgrabungsstätten in Mykene besucht hatte und über einen kleinen Marmorstein stolperte und sich ihr Knie auf dem Geröll blutig schrammte, sodass sie im Hotel versorgt werden musste, einen Wundverband angelegt bekam und somit nicht im Meer baden konnte. Männer mordet. Reiche mir einer rasch. I don't want realism, I want magic. Magic. Viel sprach ich früher, was der Augenblick gebot. Entgegengesetztes sage ich nun und ohne Scham. Ich habe diesen Kampf seit langem wohl bedacht. Nun kam mir, spät zwar, mit dem Lauf der Zeit der Sieg. Wo ich erschlug, da stehe ich, bei vollbrachter Tat. Und also führte ich es aus. Ich leugne es nicht, dass keine Flucht und Abwehr des Geschicks mehr blieb. Ein Zugnetz. Endlos, wie der Fischer Netze sind, werfe ich ihm um. Ein arges Prunknetz von Gewand. Und zweimal trifft mein Schlag ihn. Zweimal schreit er auf und lässt die Glieder sinken. Und den dritten Schlag versetze ich dem Gestürzten ein Geschenk, wie Zeus es wünscht, der unter unserer Flur die Toten schützt. So liegt er da. Und seine Seele wirkt er aus. Klytämnestra erscheint in der Tür und tritt vor, die Doppelaxt in der Hand, blutbefleckt. Die Leichen Agamemnons und Kassandras sind sichtbar. Und wie er ausbricht, einen scharfen Strahl von Blut mit dunklen, sprühen, purpurnen Taues, trifft er mich. Ich bin Klytämnestra? Bin ich Klytämnestra? Und so ziemte, mehr als ziemte, solches tun sich hier. Mit so viel Fluch und Übel füllte dieser Mann den Krug im Haus. Nun kehrt er heim und schlürft ihn selbst. Ich ging also zu McDonald's und bestellte zwei Cheeseburger, baute die auseinander und legte die zwei Bulettenpatties übereinander. Und dann habe ich das gegessen. Das Fett rinnt mir ein bisschen aus den Winkeln und ich denke mir, lecker und so günstig. Ich muss also bei Null anfangen, um mich jetzt so zu verstehen als das, was ich bin. Also der und die. Mutter, Sohn, synchron. Mich selbst geboren, um mich dann zu töten. Wenn ich also nicht beides bin, sondern alles gleichzeitig. Mother, tell your children not to walk my way. Und das Ende schon kenne, schon am Anfang. Tell your children not to hear my words, what they mean, what they say. Eine Schlange, die sich von hinten auffrisst. Vor Null, also nicht bei Null. Damit man danach verstanden hat, was passiert sein wird davor. Ja. Ja, Orest. Er scheint in der Tür und tritt vor, die Doppelaxt in der Hand, blutbefleckt. Ich bin Orest. Wenn jene Schlange aus demselben Schoß wie ich entsproß und ward darauf in Windeln eingehüllt und mit dem Maul die Brust umschloss, die mich genährt, und mischte Klumpen Blut in die süße Milch, dann muss, die jenes Wunderungetüm genährt, für wahr gewaltsam sterben. Drache werd ich selbst und töte sie. Das ist's, was mir der Traum verheißt. Das hat auch schon lange keiner mehr zu mir gesagt. Ich gehe dann also mal. Ich gehe dann also mal. Ich bin dann mal weg. Ich mache mich dann also mal auf den Weg, damit dann das kommen kann, was danach kommen wird. Logischerweise. Ich gehe dann mal zum Orakel. Ich bin mein Sohn. Und das Orakel hat mir gesagt, dass ich mich umbringen muss. Weil ich meinen Vater rächen muss, meinen Ehemann, den ich umgebracht habe. Aus Rache, weil der meine Schwester, die meine Tochter ist, geopfert hat. Um einen Krieg zu führen, der nicht seiner ist. Ich habe keine guten Nächte. Weißt du kein Mittel gegen Träume? Vor ihrer Ehe mit Agamemnon war Klytämnestra bereits mit Tantalus verheiratet. Die beiden hatten einen Sohn. Agamemnon brachte Tantalus und ihr Kind vor ihren Augen und vergewaltigte sie, ehe sie heiratete. Später hatte Klytämnestra mit Agamemnon 4 Kinder, Iphigenie, Orestes, Elektra, Chrysothemis. Klytämnestra hasste ihren Mann, da dieser bereit war, ihre gemeinsame Tochter Iphigenie zu opfern, um günstigen Wind für den Kriegszug nach Troja zu bekommen. Nachdem Agamemnon aus dem Trojanischen Krieg zurückgekehrt war, ermordete Klytämnestra gemeinsam mit ihrem Liebhaber Aigisthos. Ihr Mann. Da waren mal so viele Konflikte und schwer nachvollziehbare und doch einleuchtende Motive für diese Gewaltmaschinerie, in die ich da irgendwie geraten war. Aber seit ich einfach alles bin, was da ist, da war und da immer sein wird, ist das alles weg. Das ist alles plötzlich weg. Und dieses Ich, das ich bin, sitzt rum, steht vorm Fenster und denkt, das wäre jetzt aber wirklich was Bedauerliches, wenn ich jetzt aus dem 4. Stock springen würde, weil es ja gar keinen Sinn mehr macht. Entschuldigung, was mache ich hier? Ich stand hier nur so und schaute in die Ferne, denn ich warte voller Gram, Zorn, und Mordlust. Darauf, dass ich aus dem Krieg zurückkomme. Oder vom Orakel zurückkomme. Oder halt überhaupt zurückkomme. Ich meine, ich wäre gern mal wieder da, wo ich bin, als ein Gesamtes, als ein kompletter Mensch. Also zurück von irgendwo. Anstatt ständig rumzustehen und auf mich zu warten. Es geht immer um ich. Um ich. Es geht immer um ich. Es geht um den Schöpfungsmythos der Demokratie und der Rechtsprechung. Ja, nein, nein, ja, nein, es geht um ich. Um ich. Um ich. Um ich. Ich. Ach so. Ja. Wie schön, ja. Ich bin der Anfang und ich bin das Ende. Sage ich also so zu mir. Und ich bekomme langsam den Eindruck, dass es nicht wirklich leicht zu sein scheint, mit mir zusammen zu sein. Immer wieder verschwinden meine Partner plötzlich oder sind auf einmal aus ganz unerklärlichen Gründen tot, verschimmeln mir vor der Haustür. Insgesamt in Beziehungen scheint das nicht leicht mit mir zu sein. Mit oder ohne Sex, mit oder ohne Gender, mit oder ohne Diskurs, mit oder ohne Treue, mit oder ohne Demokratie, mit oder ohne Staat, mit oder ohne Gerechtigkeit, mit oder ohne mich. Chorführer, ob deiner Zunge staunen wir, wie dreist sie spricht, da du dich vor den Gatten bläst mit solchem Wort. Clytemnestra, ihr wollt mich prüfen wie ein unbedachtes Weib? Mit unerschrockenem Herzen aber, das ihr kennt, rede ich zu euch. Ob du nun tadelst oder lobst, gleich viel. Der da liegt, Agamemnon ist es, mein Gemahl und seine Leiche dieser rechten Tat. Die Meister ist im Handwerk, also ist's bestellt. Chorführer, welch Giftkrautweib, der Erde entsprossen, oder Getränk entquollen dem Meerstrom kostetest du, zu beschwichtigen dich und die lärmenden Flüche des Volks. Verbannt wirst du sein. Erdrückt vom Hasse der Bürger. Clytemnestra. Nun spricht dein Urteil, mir Verbannung aus der Stadt und Hass der Bürger und lärmenden Fluch des Volks. Ihm aber widersetztest du dich damals nicht, der achtlos, so, als ging ihm ein Stück Vieh zugrunde, sein eigen Kind geopfert, mir die liebste Frucht der Mutterschmerzen wegzuzaubern thrakischen Wind. Tat, ihn des Landes zu verweisen, dir nicht Not? Zur Sühne solcher Gräuel? Immer diese Mutter-Tochter-Vater-Sohn-Geschichten. Und dann denkt man, das eine ist vom anderen getrennt und möglicherweise höchstens verbunden durch eine Reihe von Vererbungs- und Entthronungsmanierismen. Aber gut, vielleicht in Wahrheit ist das gar nicht so, sondern eigentlich sitzt da immer nur das Gleiche auf dem Thron, nämlich dieses Ich. Und macht mal einmal das und ein anderes Mal was anderes. Zu welchem Zweck und wie und womit? Und ist das alles zielführend? Und dann denke ich mir natürlich, wo bin ich denn hier überhaupt gelandet? Ich wollte mir doch nur zwei Cheeseburger zusammenbauen. Entschuldigen Sie? Denken Sie, es wäre möglich, einen Schluck Wasser zu kriegen? Ein Schlückchen. Du könntest vieles sagen, was mir nützt. Elektra bat Orestes um Vergeltung für die Tötung des Vaters. So befragte der Achte nach der Blutter das Orakel von Delphi, das ihm zur Rache riet. Er zog nach Mykene und tötete seine Mutter Clytemnestra und einen geliebten Aegisthus. Daraufhin wurde er wahnsinnig, weil ihn die Erinnen als Verteidigerin der Mutterrechte überall hin verfolgten. Muttermörder werden immer wahnsinnig. Well, a boy's best friend is his mother. Mhm. Es geht um die Schuld. Um ganz allgemein die Sinnhaftigkeit des Lebens. Ich bin die Tochter, die Mutter, der Sohn. Also, es geht um die Einführung der Demokratie ins Theater. Es geht um Rache. So, also, dann bin ich jetzt mal wieder Clytemnestra. Chorführer, hoch trachtest du, Verwegenes sprachst du, und ist dein Geist verstört vom Geschehen, das trieft von Mord. Und über den Augen erglänzt das blutige Mal. Zur Sühne musst du, der Freunde beraubt, mit Mordschlag, büßen den Mordschlag. Clytemnestra, so höre denn, wie ich bekräftige meinen Eid. Hier liegt der Mann, der Schändliches mir angetan. Dass mein dies Werk behauptest du kühn, nicht füge hinzu, dass ich das Weib Agamemnon sei. Gestalt der Gattin des Toten nahm der raue alte Rachegeist an. Um Atreus Willen vollzog er an ihm die Sühne und opferte für die Kleine den Mann. Was er mit Fug ihr tat, dem vielbejammerten Reis, Iphigenie, büßt er mit Fug. So eifre er nun im Hades nicht. Denn was er selber begonnen, sühnt er, vom Eisen gefällt, im Tod. Alles Gift unseres Herzens werden wir über diesen Boden ausschütten, wo die Gerechtigkeit verachtet worden ist. Der Fraß soll über alle Pflanzen das Verderben, über alles Leben kommen. Mit Unfruchtbarkeit und Pest wollen wir Land und Stadt heimsuchen. Wir, die Gekränkten, die beschimpften Göttinnen der Nacht. One way or another. Was geht es hier eigentlich? Es geht hier um die Auflösung des archaischen Rechtes der Blutrache. Um Eigenverantwortung und Mitbestimmung. Nein, es geht um einen zwangsverordneten roten Purpurteppich, auf dem man zu seinem Verderben schreiten muss. Oder? Da sind 5 Personen. Und im Mittelpunkt ist ein Mann, nackt, der sich gerade die Ohren zuhält und verzweifelt guckt, weil er das nicht hören will, was die 3 Frauen im Hintergrund im Einflößen. Die haben ganz böse Gesichter und es wirkt so, als würden sie schreien. Sie haben ganz lange Haare. Ich hatte interessanterweise, ich weiß nicht mehr, in welchem Jahr das war, in den 90er Jahren jedenfalls, die Eumeniden für das Theater übersetzt. Und die rechte Frau zeigt auf eine Figur ganz links, die weiß gewandet ist. Und, jetzt sehe ich es, die gerade ermordet wurde. Sie hatten Säbel oder Messer in ihrer Brust stecken. Und ich schätze mal, dass sie ihn beschimpfen, weil dieser Mann da vorne, der halbnackt ist, diese Frau da hinten getötet hat. Und diese 3 schimpfenden Frauen sagen, du wirst verflucht. Schätze ich mal. Also, könnte sein. Ich hatte interessanterweise diese alten Gottheiten, die die antiken Göttinnen der Gerechtigkeit und der Rache sind, sehr lieb gewonnen. Sie verteidigen zum Beispiel im Falle der Eumeniden die vom Sohn ermordete Mutter. Clytemnestra ermordet von Orest. Sie ist im Arm von der linken, schimpfenden, bösen Frau. Also wirkt böse. In den Eumeniden endet das Stück mit dem Triumph des Sohnes, der Söhne, Apollon, Orest, um mit der Niederlage der alten Eumeniden dazu verurteilt, unter die Erde hinabzusteigen, den Mund voller Erde zu nehmen und sich nicht mehr zu melden. Das ist der Triumph des aufgeklärten Stadtstaates und der Justiz. die in Wirklichkeit maskulin ist. Das hat mich tatsächlich bekümmert, denn ich liebte diese Alten sehr. Nur sein Blick ist total irre. Also der wird... Wahrscheinlich hat er gerade gemordet und für ihn ist eigentlich das Leben zu Ende, schätze ich mal. Weil das kann er nicht verkraften. Und wenig später, das heißt 3.000 oder 4.000 Jahre später, sind sie wieder aufgetaucht. Wo sie wiederkehren. Diesmal, um die Verteidigung zeitgenössischer Figuren zu ergreifen. Die der Opfer des Blutskandals beispielsweise. Neu anfangen. Zurück an den Anfang. Durch den Schmerz durch. Clytemnestra. Diejenige, die bekannt für ihr Gedächtnis, für ihr Nichtvergessen ist. Jeder Neuanfang braucht einen kurzen Moment des Vergessens. Und ich weiß nicht, wie das ist bei mir. Ich kann mich an so vieles nicht erinnern. Das Nichterinnern überwiegt das Erinnern. Und trotzdem scheint mir das, was da ist, viel schwerer zu wiegen als diese monströse Lücke des Vergessens, die so leicht daherkommt wie ein ganzer, langer Jahrhundertsommer, der einem im Kopf so vorkommt wie ein einziger heißer Tag am See. It's very clear, our love is here to stay. Not for a year, but ever and a day. Es ist Sommer, der heißeste Sommer seit Jahren. Wir befinden uns im Sommerhaus der Atriden, im Havelland. Genauer gesagt am Schwarzen See in Flecken Zechlin. Wir befinden uns in den 50ern. Nein, wir befinden uns in den 50ern, aber in einer herrschaftlichen, idyllisch gelegenen Villa am Wannsee. Es gibt da einen Wannseeblick vor großen Fenstern und eventuell eine großbürgerliche Treppe, die von irgendwo herunterführt oder irgendwo hinaufführt. Es gibt ausladende Flügeltüren und geklöppelte Tischdecken. Es duftet nach Apfelkuchen. Schau mich bitte nicht so an. O-Punkt kommt von der Treppe runtergerauscht, lässt sich elegant in ein Sofa plumpsen. Wer sind Sie eigentlich? Und was machen Sie eigentlich hier? Und warum sind Sie immer noch da? Hier also neue, schockierende Details zum Wesen der Clytemnestra, aus einem völlig neuen Blickwinkel gesehen. Mythische Figuren sind ja vor allem Elemente, die man immer wieder neu zusammensetzen kann. Im Grunde ein Baukastensystem. K-Punkt betritt den Seeblicksalon durch eine Flügeltür. Auf einem Tablett eine Flasche Sekt und zahlreiche Gläser balancierend. Tragödie. Tragödie. Tragödie. Muss denn die Liebe stets Tragödie sein? K. Punkt. Wer sind Sie eigentlich? Und was machen Sie eigentlich hier? Und warum sind Sie immer noch da? O. Punkt. Sagt nichts. Frau, wie störrisch sind wir. Was ist? Unser ist. Löst sich von uns ab, ohne dass wir fürchten, dadurch geschwächt zu sein. Unsere Blicke ziehen davon, unser Lächeln läuft, das Lachen all unserer Münder, unser Blut rinnt. Und wir verströmen uns, ohne uns zu erschöpfen. Niederstürzen wird neuer Brauch, wenn des gottlosen Muttermörders Schuld vor Gericht siegen darf. Clytemnestra, was ist geschehen? Warum erhebst du solch Geschrei? Die Toten töten die Lebendigen. Kloppenburg, Oldenburg, Prozessauftakt. Weil er am 20. April dieses Jahres seine eigene Mutter mit einem Fleischerbeil ermordet haben soll, muss sich seit Donnerstag ein 34 Jahre alter Mann aus Kloppenburg vor der Schwurgerichtskammer des Oldenburger Landesgerichtes verantworten. Klytämnestra. Weh mir. Das Wort begreife ich aus dem Rätselspruch. So wie wir selbst getötet, fallen wir durch List. In der Mordnacht schlich er in das Schlafzimmer. Die Axt. Die Männer mordet. Reiche mir einer rasch. Ich bin sie selbst. Ich bin die Axt. Und schlug mit dem Fleischerbeil auf seine schlafende Mutter ein. Dann lasst uns sehen, wer besiegt wird und wer siegt. Bei solchem Ausgang meines Elends bin ich nun. Die Haupttür geht auf. Die Leiche des Aigisthos wird sichtbar. Orestes tritt heraus und nähert sich langsam der Mutter. Orest. Du bist's, die ich nun suche. Dieser hat genug. Aufgrund einer psychischen Störung gilt der Mann als schuldunfähig. Klytämnestra. Weh mir, mein Geliebter. Du bist dahin. Orest. Liebst du den Mann? Im gleichen Grabe sollst du ruhen mit ihm. Brich ihm die Treue auch im Tode nicht. Klytämnestra. Mein Sohn, scheue diese Brust. Mein Kind, aus der du oft mit deinen Lippen halb im Schlaf die Muttermilch gesogen, die dich wohl genährt. Orest. Folge mir. Als er noch lebte, zogst du ihm dem Vater vor. So schlafe auch mit ihm im Tode. Liebst du doch nur ihn. Und den du lieben solltest, hassest du. Klytämnestra. Ich nährte dich. Nun nimm dich meines Alters an. Orest. Du könntest mit mir wohnen, die den Vater schlug. Ich schalte das Radio ein. Es ist 21:30 und setze mich auf die Couch, neben mir das rostige Rasiermesser meines, Dings. Ich habe gerade ein Likörchen getrunken und vorher auch schon eins. Und zum falschen Hasen an Prinzesskartoffeln ein Gläserlein vom Eisewein. Ich befinde mich also gemütsmäßig in einer Grundentspannung und um dabei zu bleiben, genehmige ich mir noch ein weiteres Likörchen. Und das, was da ist, das ist eine Mutter und ein Sohn. Die Mutter tötet den Vater des Sohns und deshalb tötet der Sohn die Mutter. Das ist doch eigentlich eine nachvollziehbare Geschichte. Das kennt doch ein jeder. Also, es geht um die Einführung der Demokratie in die Gesellschaft. Also töten. Töten. Man kann das ja auch ein bisschen freier interpretieren. Ich habe also meine Mutter angerufen. Denn meine Mutter ist ja vor allem Mutter. Und Spezialistin deshalb mit Sicherheit auf diesem Gebiet der Mutterschaft. Sie war jahrzehntelang in meiner Wahrnehmung vor allem Erstmutter. Und sie sagt das auch von sich selbst. Ich war mein ganzes Leben lang Hausfrau und Mutter. Und was habe ich jetzt davon, sagt sie. Ich rufe also meine Mutter an. Es klingelt. Mehrmals. Und sie geht nicht ran. Sie geht nicht ran, obwohl ich dringend mit ihr sprechen muss. Jetzt. Sofort. Sie geht nicht ran, obwohl es endlich zu diesem Moment gekommen ist, von dem weder sie noch ich je glaubten, dass er tatsächlich kommen wird. Und ich spreche ihr auf die Mailbox rauf und sage: Warum lebst du mit meinem Vater zusammen? Immer noch. Wie kannst du mit ihm zusammenleben? Und stellst du dir vor manchmal, dass er tot ist? So wie ich mir das früher vorgestellt habe. Wenn er jetzt tot wäre, dann wie kannst du mit ihm immer noch sein, schon all diese Jahre? Und wann hattet ihr das letzte Mal Sex? Und warum will ich das überhaupt wissen? Klytämnestra. An all dem ist das Schicksal schuldig. Oh, mein Kind. Orest. So sendet auch das Schicksal dir den Todesstreich. Klytämnestra. Erschrecken dich des Hauses Flüche nicht, mein Kind? Orest. Die mich geboren, stieß mich in das Elend aus. Klytämnestra. Du willst die Mutter töten. Ich erkenne es. Orest, nicht ich. Du selber bist es, die den Tod dir bringt. Clytemnestra. Vor deiner Mutter Rachehunden hüte dich. Dies ist der Drache, den ich nährte und gebar. Orest. Ein Seher war das Grauen deines Traums. Der Menschen geht keiner durchs Leben ohne Buße und unversehrt. Weh, weh, weh, dies Leiden kommt heute und morgen dies. Wie du getötet, wieder das Gesetz. So leide nun. Er zerrt Clytemnestra in den Palast. Nur weiter. Nur weiter. Dies ist seine Fährte offenbar. Ist seine Fährte offenbar. Ja, wie der Spürhund einem angeschossenen Reh. So wittern seinem Schweiß und Blut nach wir ihn aus. So, so such ihn. So, such ihn nur. Spürt genau alles durch. Dass nicht heimlich noch der Muttermörder entkommt. Wie willst du sterben, Mama? Hast du Angst vor dem Tod? Überlegst du, was danach kommen wird? Nach dir? Wo willst du liegen? Und willst du überhaupt irgendwo liegen? Oder willst du lieber überall sein? Ich erinnere mich an einen Schmerz. Weißt du kein Mittel gegen Träume? Dass mir mein Körper entglitten aus den blanken Armen auf mich drauf fällt. Ich erinnere mich an einen Schmerz, der mich hat nicht mehr ausatmen lassen, sodass der Moment mir gefror in der Gurgel. Dass du mich nicht mehr siehst, dass du mich nicht mehr siehst, wie ich mich vor dich hingestellt habe und wie du vor mir standest und wie wir da beide voreinander standen. Dass du uns nicht mehr so stehen siehst, wie wir da beide voreinander standen. Dass du uns nicht mehr siehst aus einer Perspektive, die so hoch über uns war. Das Schicksal der Erinnerung. Die wachen auf. Bestimmt wachen die auf. Tragödie, Tragödie, Tragödie. Well, a boy's best friend is his mother. Die Männer morden. The end of love. Danke, Mama. Der Schlaf der Erinien. Hörspiel von Branko Janak. Mit Birgit Unterweger. Regie Branko Janak. Eine Produktion des Deutschlandfunks in Kooperation mit der Schauspielschule Ernst Busch 2019. Mentorin Elisabeth Panknin. Redaktion Sabine Küchler.